Sommer im Mai und Rosen im August, alle Blumen blühen nur für dich. Lieder im Mai und Rosen im August, sie sollen sprechen für mich. Rote Rosen und weiße Flieder sagen mehr als Worte und schöne Lieder. Lieder im Mai und Rosen im August, alle Blumen blühen nur für dich.